Kundgabe 8849. Empfangen am 2.9.1964. Mormonen. Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wie oft schon habe ich mich den Menschen offenbart und ihnen meinen Willen kundgetan, und wenn sich die Menschen nur an mein Wort gehalten hätten, dann wären alle entstandenen Irrlehren sofort erkannt worden, als wider meinen Willen gerichtet. Es hat aber eine jede Geistesrichtung ihre Anhänger, und es entstanden so ganze Gemeinden, die für die Wahrheit dessen, was sie lehrten, eintraten, die sich als die Heiligen der letzten Tage ansehen und ihre Ansichten so verfechten, dass sich ihnen gegenüber kaum ein Mensch behaupten kann. Nun aber trete ich offensichtlich in Erscheinung, indem ich alle jene Lehren brandmarke, die meinem von oben euch gegebenen Wort widersprechen. Und es sind dies eine ganze Menge. Es ist von so großer Bedeutung, direkt von oben angesprochen zu werden und mein Wort zu vernehmen, dass daran sich wahrlich jegliche Irrlehre auflösen muss in nichts, dass sie keine Berechtigung mehr hat, als Wahrheit zu bestehen. Denn der Wahrheitsquell bin ich selbst, die ewige Wahrheit, die euch nie und nimmer in Irrtum leiten kann, die euch keine irrige Lehre aufnötigen wird, die rein und lauter ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Es kann also immer nur eine Wahrheit geben, und diese darf sich nicht widersprechen. Solange ihr Menschen euch noch an Äußerlichkeiten haltet, solange ihr davon das Erreichen der Seelenreife abhängig macht, solange bewegt ihr euch nicht auf dem Boden der Wahrheit. Und solange ihr nicht wisset, um den Anlass eurer Verkörperung auf dieser Erde, solange werdet ihr auch nicht den rechten Weg beschreiten, der euch zu dem Ziel führt, das ihr erreichen sollt. Überleget ihr Menschen euch einmal ernstlich, wie weit eine jede von euch verfochtene Geistesrichtung sich mit meinem von oben euch zugeleiteten Wort deckt. Und trachtet alle danach, einen Menschen unter euch zu finden, der die Gnade und die Reife hat, von oben als Aufnahmegefäß zu werden. Und wenn dieses der Fall ist, so werdet ihr kaum eine Lehre finden, die der anderen widerspricht. Denn diese sind alle vom Geist gelehrt. Sie sind von mir selbst gelehrt. Und das wahrlich in aller Wahrheit. Und überall wird mein Wort Eingang finden. Überall werden auch jene angesprochen, die noch im Irrtum wandeln. Aber in aller Willensfreiheit müssen sie die Gnadengaben von mir entgegennehmen. Sie können nicht gezwungen werden. Und darum werden immer wieder Menschen sein müssen, die von meinen Boten belehrt wurden und die nun eifrig Weinbergsarbeit ausführen sollen, indem sie wieder weiterleiten. Doch nichts geschieht ohne Kampf. Keiner wird bereit sein, den Irrtum hinzugeben. Ihr werdet als meine Arbeiter reden müssen und dazu euch meine Gnade erbitten. Doch eines muss euch klar sein, dass es keine leichte Arbeit ist, den Menschen, die schon zu sehr im Irrtum verstrickt sind, die reine Wahrheit zuzuführen. Denn eine jede Geistesrichtung beharrt auf ihrem Geistesgut und lässt sich nur dann überzeugen, wenn der Mensch ein großes Plus in der Liebe hat. Dann ist der Geist erweckt und leuchtet ihm als ein heller Schein von innen. Dann nimmt er alles an, was ihr ihm kündet, und ist euch dankbar für das Licht, in dem er alle Zusammenhänge nun erkennen und fassen kann. Es kann allen Geistesrichtungen, wie sie sich auch nennen, immer nur die eine Frage gestellt werden, ob in ihrer Gemeinde mein Geist am Wirken ist, der sich dann in der Weise äußert, dass einem Menschen ein bedeutsames Wissen zugeführt wird, ohne eigenes Dazutun. Ein Wissen, das ihn aufklärt über seinen Ursprung und sein Endziel. Dort wird auch stets die reine Wahrheit sein aus mir, weil ich immer nur das Gleiche sagen kann, weil sich die ewige Wahrheit niemals ändert und also bestehen bleibt, bis in alle Ewigkeit. Und wenn die Menschen nur den rechten Weg gehen möchten, den Weg zu mir und mich um Aufklärung bitten, sie würden wahrlich alle des Geistes voll sein und kein Mensch könnte den irrigen Lehren verfallen. Doch es ist dies eine freie Willensangelegenheit und die Menschen nützen ihren Willen nicht aus, sondern sie hören darauf, was ihnen von gleichfalls unerweckten Menschen gesagt wird. Und darum wächst der Irrtum bis ins Ungemessene. Darum wird er nicht erkannt und darum setzen sich unzählige Menschen für irrige Lehren ein, die sie aber als Irrtum erkennen könnten, wenn sie dazu den Willen aufbringen würden. Und das ist die große geistige Not, um derer Willen ich viele Arbeiter in meinem Weinberg brauche. Und wenige nur werden sich von diesen belehren lassen. Wenige nur nehmen das als Wahrheit an, was ihnen dargeboten wird von oben. Ich aber werde jeden segnen, der mich in meiner Arbeit unterstützt, der aufklärend tätig ist, so die große geistige Not beheben hilft. Amen.